Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Bisschen nasal, lasst euch davon nicht stören, das ist einfach ein bisschen Wetter geschuldet. Bin aber sehr guter Dinge. Was mich getragen hat in den letzten Tagen und Wochen, war einfach die Vorfreude auf unser Miteinander hier. Sogar mehr als die Vorfreude auf 15.30 Uhr Bundesliga, weil das ist natürlich ein bisschen prekärer. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich hoffe, ihr auch. Ihr habt eine richtig gute Entscheidung getroffen. Denn wenn wir uns mit diesem Thema geistliche Reife beschäftigen, dann hängt das so sehr mit dem zusammen, wofür wir uns entscheiden. Und ihr seid schon mal hier. Herzlich willkommen. Es ist gut, dass ihr da seid. Also ich kann mal richtig in den Augenschein nehmen, jeden Einzelnen. Das ist ganz herrlich. Ich möchte euch mal fragen, wer kann sich noch daran erinnern, volljährig geworden zu sein? Ja? Einige müssen jetzt lange grübeln, ne? Und ich glaube, alle haben das aber schon hinter sich. Ist hier jemand noch nicht volljährig? Hey, stehst du mal auf. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Ganz klasse. Es hätten gerne noch mehr von deinen Leuten dabei sein dürfen. Schön, das ist ein Thema auch für dich, unbedingt. Und für uns alle. Volljährig. Darf ich denn auch nochmal fragen, wobei das wird schon ein bisschen persönlicher, wer wurde von euch denn mit 21 volljährig? Oh, das sind dann die fortgeschrittenen Semesters. Denn es ist tatsächlich so, dass am 22. März 1974 der Deutsche Bundestag beschloss, dass man schon mit 18 Jahren volljährig werden kann. Das heißt, ihr könnt rechnen, wie alt die jetzt sind, die eben ihre Arme gehoben haben, so ungefähr könnt ihr das erschätzen. Und dann mit 18 Jahren volljährig. Ersehnt Volljährigkeit, oder? Einige von euch, die schon volljährige Kinder haben, was für ein Fest. Ein bisschen befürchtet, aber dann hinter sich gebracht und volljährig. Endlich verantwortungsvolle eigene Entscheidung treffen zu dürfen. Wie sehnt man sich hin zur Volljährigkeit? Rechtlich mündig. Wow, das klingt, ne? Und diese Mündigkeit, geht die immer einher mit der Reife des volljährig gewordenen? Vielleicht mögen einige sagen, hätte man das lieber bei 21 lassen sollen, hätte man noch 3 Reifungsjahre hinzugewonnen. Jetzt mit 18 Jahren und wir merken, manchmal klafft da eine ganz schöne Lücke, oder? Da ist man schon volljährig. Was hat man alles schon für Entscheidungsmöglichkeiten? Welche Verantwortung wird einem zugemutet? Und wie sieht es in einem aus persönlich? Ist da schon der Charakter so weit gereift? Kann der Mensch schon solche Verantwortung tragen? Manche ja, bei manchen würden wir uns wünschen, sie könnten noch ein paar Jahre warten. Aber 18 ist der Stichtag. Wie sieht das denn mit geistlicher Reife aus? Das ist unser heutiges Thema. Unterwegs zur geistlichen Reife. Heute jünger, morgen älter, morgen reifer. Wie sieht das mit geistlicher Reife aus? Warten wir da auch einfach mal nur 18 Jahre im Herrn ab oder 21 Jahre und dann sind wir reif? Das wäre eigentlich schön, ne? Wenn das so einfach schön wupp, wie die Jungfrau zum Kind und schupp, herrlich, geistliche Reife. Gar nichts dafür getan. Oder wie viele Jahre muss man warten, bis es kommt? Und ihr merkt an der Fragestellung schon, so geht es nicht mit geistlicher Reife, oder? Nee. Wir erleben Leute, die vielleicht schon 18 Jahre, 21 Jahre, vielleicht schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Und lass mich das traurigerweise sagen, noch in den Kinderschuhen geistlich stecken. Noch geistlich gestillt werden wollen. Und wir erleben Menschen, die gerade mal 2-3 Jahre mit Jesus unterwegs sind und schon so eine geistliche Tiefe, so eine Reife mitbringen. Es hat also anscheinend doch nicht mit Zeit zu tun. Mit Zeit werden wir älter. Mit der Zeit sammeln wir auch hoffentlich mehr Lebenserfahrung. Aber geistliche Reife, die kommt nicht von alleine. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, die Bibel nennt das Wiedergeburt. Dann geschieht etwas so Wunderbares. Das feiern wir in unseren Gemeinden. Das wollen wir, dafür sind wir da. wenn ein Mensch von seinem eigenen selbstsüchtigen Weg umkehrt und sich hinwendet zu Jesus, mit seinem kompletten Leben ein neuer Mensch wird, wiedergeboren wird, Bekehrung erlebt, dann ist das der Startschuss, ihr Lieben. Und jedem Startschuss muss ein Rennen folgen. Dann beginnt es. Dann beginnt der Lauf, der Lebenslauf. Nachfolge. Und Nachfolge ist etwas sehr Dynamisches, etwas sehr Bewegliches, etwas, wo wir alle mit Haut und Haaren, mit unserem ganzen Leben involviert sind und sein müssen. Es gibt ein Wort im deutschen Sprachschatz, das heißt Weichenstellung. Und dieses Wort mag ich sehr gerne. Weichenstellung heißt ja, wenn ein Zug einmal auf die Schienen gesetzt ist, dann fährt er auf dieser Schiene und auf dieser Geraden und fährt. Und kann keine Kurve nehmen, oder? Also wenn da mal irgendwas dazwischen kommt, dann gibt es höchstens einen Unfall. Aber der kann nicht links oder rechts, der ist einfach festgesetzt. Und wenn dann eine Weichenstellung erfolgt, wie bei einem Menschen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut. Herrlich, oder? Auf eine neue Spur gesetzt. Das ist Wiedergeburt. Aber das Bild greift nur bis hierhin. Und dann passt es nicht mehr. Dann müssen wir von dem Lebenslauf, von der Nachfolge sprechen. Wie schön wäre es, wenn wir alle nur draufgesetzt wären und wupp, wir sind alle in der Schiene unterwegs, Jesus ähnlicher zu werden. Preist den Herrn. So einfach ist es nicht. Es ist kein Automatismus. Wer die Ernsthaftigkeit seiner Jesus-Nachfolge zum Ausdruck bringen möchte und sagen will, hey, ich bin wirklich mit ihm unterwegs, der nutzt häufig eine Redewendung, die da lautet, ich stehe wirklich in der Nachfolge. Merkt ihr was? Das wäre fatal, wenn jemand in der Nachfolge steht. Ich stehe in der Nachfolge, oh bitte nicht. Sei unterwegs in der Nachfolge. Bleib doch nicht stehen. Es ist keine Position, die du einnimmst. Und jetzt bist du angekommen. Wieso? Jetzt bin ich doch gerettet. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich bin doch jetzt Christ. Kind Gottes. Neue Identität. Ja. Und jetzt bleib doch nicht stehen. Sondern jetzt geht die Bewegung los. Jetzt beginnt das Leben mit Jesus. Eine Nachfolge hat immer damit zu tun, unterwegs zu sein. Paulus sagt das am Ende seines Lebens. Er sagt, ich habe den Lauf gelaufen, den guten Lauf. Und ich habe den Lauf beendet. Und nun, Timotheus, nimm das Staffelholz. Lauf, lauf weiter. Und alle, die sportlich unterwegs sind, das müssen nicht nur Fußballer sein, die wissen, dass das Training, das Laufen nicht einfach nur so über uns kommt. Nach dem Motto, oh, heute fühle ich mich so nach Laufen. Ich fühle mich nach Training. Das ist eigentlich selten der Fall. Es ist und bleibt eine Entscheidung. Ich entschließe mich dazu. Ja, ich will. Und genauso verhält es sich mit der Nachfolge, Jüngerschaft zu leben. Es gibt einen im letzten Jahr verstorbenen amerikanischen Pastor und Autor namens Dallas Willard. Einige von euch mögen von ihm gehört haben. Und Dallas Willard hat einiges zum Thema geistliches Wachstum, Jüngerschaft, Nachfolge geschrieben, gelebt, gesagt, das war sein Herzensthema. Und er hat gesagt, dass er beobachtet, dass mehr und mehr in den Gemeinden heutzutage Jüngerschaft, Nachfolge, optional geworden ist. Nach dem Motto, Menschen bekehren sich, kommen zu Jesus und dann entscheiden sie sich oder eben nicht für Jüngerschaft. Sie wählen und es ist kein klares Thema mehr. Und dann kommt er zum Schluss und sagt, die meisten Probleme unserer Gemeinden, das ist eine ziemlich steile Aussage, kann man darauf zurückführen, dass die Mitglieder sich nie entschließen konnten, Jesus tatsächlich zu folgen. Dass es geistliche Unreife gibt, weil Menschen einfach nur Christ geworden sind und dann in der Nachfolge stehen geblieben sind, in den Kinderschuhen. Der Begriff Jünger ist der Begriff, der die Menschen eigentlich bezeichnet, die mit Jesus unterwegs sind. Dieser Begriff wurde als der normale Begriff im Neuen Testament verwendet. 269 Mal tauchte auf die Bezeichnung Christ, dagegen nur dreimal. Das war nachher aus Abgrenzungsgründen nötig, um den Graben zum Judentum, der hervortrat, einfach, dass man da die Kirche nicht länger als eine jüdische Sekte gelten ließ, zu sagen, hier nimmt man eine begriffliche Veränderung vor. Aber es ging nicht um Begrifflichkeit. Jünger meint den Lebensstil. Und zwar den Lebensstil, einmal unterwegs zu sein, aber dann ein Lebensstil, der ein Ziel hat, mein ganzes Leben in die Ähnlichkeit Jesu verändern zu lassen. Das ist das Ziel. Das ist die Ausrichtung. Mein Denken, mein Handeln, mein Wollen, das war das Ziel. Es ging nicht darum, sich ein Paket an Überzeugungen zu einem Paket zu bekennen, sondern die wachsende Erkenntnis von Jesus, von seinem Reich, auf jede Lebensbereiche anzuwenden. Und das war zu Jesu Lebenszeiten, war das ganz normal, dass es Rabbis gab, die Lehrer, die Meister, und es gab entsprechend Jünger. Und das waren, wenn man das ganz wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, dann waren das Schüler. Das waren Schüler. Lernende. Leute, die unterwegs waren und Anwender waren. Die sich nicht damit zufrieden gaben, einfach nur mehr von der Lehre des Rabbis zu kennen, sondern sie wollten werden wie der Meister selber. Unterschiedliche Stellen im Neuen Testament. Markus 10, 25. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister. Das ist das Ziel. Diese Entscheidung ist getroffen. Mehr als alles andere will ich sein wie Jesus. Und deshalb richtet ein Jünger Jesu sein Leben so aus, dass er in die Richtung unterwegs ist. Und zwar lebenslang. Das ist ein Lebensprojekt. Ein Prozess. Michael Frost und Alan Hirsch, von denen habt ihr vielleicht hier und da schon mal gelesen, die sagen Folgendes dazu. Jesus folgen heißt mehr, als ihn nur mittels irgendeines Übergabegebetes als Erlöser anzunehmen, egal wie ernsthaft solch ein Gebet auch gemeint sei. Um Jesus zu folgen, muss man ihn auch nachahmen, das eigene Leben nach seinem Vorbild gestalten. Klar, das eine ist der Startschuss, dann folgt das Rennen. Ihr seid bei mir. Und von Gottes Seite her ist das auch so gedacht und gewollt. Ich habe unlängst mit einem Pastorenkollegen aus einer anderen Gemeinde gesprochen, übergemeindlich in der Allianz. Und er sagt, er hat wirklich Schwierigkeiten so mit diesem Thema geistlichem Wachstum. Das ist irgendwie so viel Druck und da muss man wachsen und das erkennt er gar nicht in der Bibel. Und ich war erschrocken. Und ich denke, alles was lebt, ist darauf angesetzt. Das ist die Richtung. Und außerdem ist die Bibel so klar an den Stellen. Wenn wir jetzt mal gucken, was Gott eigentlich dazu sagt, steht es von seiner Seite auch eindeutig fest. Ich habe einfach mal aus Römer 8, 29 euch mitgebracht. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollten. Da ist von den Kindern Gottes die Rede. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen. Und nun hört mal hin, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Das ganze Wesen, das bin ich komplett als Person in jedem Lebensbereich. Mein ganzes Lebenshaus. Nicht nur, wenn ich in der Gemeinde bin, sondern insbesondere, wenn ich nicht in der Gemeinde bin. Mein Hobbyraum, mein Schlafzimmer, mein Keller, alles, mein ganzes Wesen, so umgestaltet, dass wir Jesus gleich sind. Wofür entscheide ich mich eigentlich, wenn ich Jesus wirklich folgen will und geistlich wachsen möchte? Ich entscheide mich zum einen für eine gute, gesunde Nahrung. Darauf möchte ich gerne ein paar Gedanken verwenden. Erstmal geht es darum, ich bin Kind Gottes geworden. Ich habe diese Entscheidung gefällt. Wie wir eben gehört haben, das ist der Startschuss. Und nun geht es darum, mein ganzes Wesen in sein Bild verändern zu lassen. Und es beginnt mit der Nahrung. Welche Nahrung nehme ich eigentlich auf? Und wisst ihr, Nahrung und Wachstum steht in einem engen Zusammenhang. Das wissen wir im Natürlichen. Ich habe 3 Kinder, die noch relativ klein sind. Der Älteste wird jetzt 8. Die Kleinste, die Perle, ist 2. Ich kann mich gut erinnern, dass sie vor nicht allzu langer Zeit noch voll gestillt wurde. Dann wurde sie abgestillt. Dann bekam sie so ein bisschen angereicherte Nahrung mit ein paar Flocken. Und irgendwann, und nun ist es selbstverständlich, natürlich, die normale Nahrung. Wäre das nicht fatal, wenn wir sagen würden, ach komm, stillen war auch ganz bequem, auch günstiger. Na gut, bequem für mich, leicht gesagt. Aber die Milchbar ist immer dabei, hat immer geöffnet. Und einfach nur, und gut. Und die Mahlzeit, Mensch, wie anstrengend sind manchmal die Mahlzeiten heutzutage. Ich denke, jetzt habe ich eine schöne Pause. Na, von wegen, wenn ich im Büro bin, ist die Pause wieder da. Fast. Da geht ja das Leben hoch. Aber was meint ihr, wenn meine Frau die drei noch stellen würde? Das ist nicht auszudenken. Voll stellen würde. Es wäre nicht auszudenken. Ihr Wachstum wäre entschieden gehemmt. Natürlich wäre das gehemmt. Die würden sich nicht weiterentwickeln. Das wäre fatal. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich, geistlich gesprochen, welche Nahrung brauchen wir? Das Wort Gottes. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, Psalm 1, sondern seine Lust hat allein am Wort des Herrn. Wie ist der? Wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Also der, der seine Lust hat am Wort des Herrn, der nicht sagt, ja okay, Pflichtlektüre gehört dazu, sondern der sagt, ich lebe im Wort Gottes und ich lasse mich darin vorkommen. Und wenn ich die Bibel lese, dann lasse ich mich von der Bibel lesen. Ich erlaube Gott, durch sein Wort in mein Leben hineinzusprechen. Boah, da kommt geistliches Wachstum, das sage ich euch. Weil ihr nicht einfach nur die Bibel wie ein Stück Literatur behandelt, sondern weil ihr ihr erlaubt, Autorität über euer Leben zu haben. Dann kann das sein, dass das Wort Gottes auf einmal etwas offenlegt in deinem Leben. Das kennt ihr hoffentlich. Und ihr merkt, oh, alles klar, ich weiß Bescheid, Herr. Oder ihr sagt, ja, danke Gott. Wow. Das brauchen wir. Das Wort Gottes als unsere Nahrung. Als Brot und Wasser. Und der ist wie ein Baum, gepflanzt in den Wasserbächen. Der seine Wurzeln ausstreckt. Und der dann wächst und Frucht bringt. Also Wort Gottes, klar, das wissen wir. Auch geistliche Literatur lege ich euch ans Herz. Es gibt gute geistliche Literatur. Zum Schluss werde ich auch zu dem Thema noch auf ein paar Bücher hinweisen. Aber auch da zu gucken, was ist gut, was ist sinnvoll. Ich habe eine Freundin, die vor einigen Jahren gesagt hat, Gott hat ihr klar gemacht, dass sie aufhören soll mit diesen seichten Romanen. Sie hat diese Romane, also ich weiß gar nicht, welche Romane glücklicherweise, aber das gibt ja anscheinend solche Teile, die mit diesen schön pastelligen Titelbildern und so covern. Und die hat sie verschlungen, mehrere im Monat, bis sie gemerkt hat, was das mit ihr gemacht hat. Und gesagt hat, sie braucht gute Nahrung. Ja, auch geistliche Literatur, die über die Bibel hinausgeht und die Bibel ergänzt, erklärt. Gemeinschaft mit Gott. Wichtige Nahrung. Gemeinschaft mit Gott, was meine ich damit? Hier, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. In die Gegenwart Gottes zu kommen. Wie macht ihr das eigentlich, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Das macht ihr hoffentlich alle ganz unterschiedlich. Weil ihr alle so unterschiedlich seid. Wisst ihr, habt euch hier zu so einem hervorragenden Seminartag heute angemeldet. Wenn ich an die Workshops reingucke, auch hier eure Persönlichkeitsstile, zu gucken, wie tickt ihr eigentlich ein Seminar? Da haben sich auch einige angemeldet. Das ist gut, das herauszufinden. Wer bin ich eigentlich? Und dann auch, welchen geistlichen Zugang habe ich eigentlich? Und zwar Zugang in dem Sinne, John Ortberg formuliert das so. Er sagt, der geistliche Zugang ist der Zugang, der dir am natürlichsten zufällt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und zwar, wenn du gar nicht jetzt großartig drüber nachdenkst, das ist das Normale. Das würdest du tun, um jetzt zu Gott zu kommen. Viele sagen, dann brauche ich meine stille Zeit. Das ist gut, ihr Lieben. Aber die muss nicht still sein. Darf sie? Wir haben in unserer Gemeinde eine Jüngerschaftsschule begonnen. Ein Jüngerschaftskurs, der für ein Jahr geht. Wir haben uns unter anderem, jetzt Anfang des Jahres haben wir angefangen, wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt, Zugänge zu Gott. Und eine Frau ist in so eine Freiheit hineingekommen, weil sie dachte, sie muss der kontemplative Typ sein, weil das hört sie immer, stille Zeit und jetzt neigen wir unsere Häupter zum Gebet und wir sind einfach, Wir sind still und suchen in der Stille Gott. Und ihr Lieben, das brauchen wir auch. Und die, die das nicht können, es ist wichtig, das auch zu trainieren. Aber sie ist ein aktivistischer Typ. Und da findet sie einen Zugang zu Gott. Preist den Herrn. Go for it. Oder der Gary Thomas schreibt ein Buch, 9 Wege, Gott zu lieben. Und ob es nun 7, 8, 9 oder 12 Wege sind, Gott zu lieben, also er will damit sagen, es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise und einen wichtigen Hinweis, sagt er. Gute geistliche Leiter haben Verständnis dafür, dass die Menschen verschiedene geistliche Temperamente haben. Sie wissen, dass gute Nahrung für den einen nicht auch gleich gute Nahrung für den anderen sein muss. In der aktuellen Aufatmen steht ein Artikel von Nancy Ortberg. Gott schreibt, Jesus schrieb kein Tagebuch. Hat das jemand gelesen? Also interessant, einfach nur im Sinne von, es gibt auch andere Zugänge, und sie war ihr Leben lang frustriert, dass sie so einen großen geistlichen Mann, John Ortberg, an ihrer Seite hat und dachte, ja, da muss sie auch irgendwie hinwachsen, und merkte, sie hat einen anderen Zugang. Das kann unheimlich helfen. Also, einfach nur zu wissen, bei aller Unterschiedlichkeit, es gibt unterschiedliche Wege, aber geht einen Weg. Sucht die Gegenwart Gottes auf. Das ist eine gute Nahrung. Und natürlich auch Gemeinde. Da werde ich zum Schluss noch drauf eingehen. Aber Gottesdienste. Manche nehmen das auch als so optional. Das ist eine Nahrung. Bei all dem, den Begegnungen, die wir miteinander haben, Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft mit Gott, all das, was im gottesdienstlichen Geschehen stattfindet, das stärkt uns ja auch, das nährt uns. Wir lesen einiges im Neuen Testament über Nahrung, und da wird auch dieses Bild gebraucht von Milch, von fester Nahrung. Kennt ihr vielleicht aus dem Hebräerbrief. Auch Paulus schreibt an die Korinther darüber. Ich nehme uns mal in den Hebräer 5 mit rein. Ihr könnt das hier ein Stückchen mitlesen, wenn ihr das sehen könnt. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre, dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger, er ist ein kleines Kind. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Wir lesen hier, es gibt unterschiedliche geistliche Entwicklungsstufen. Milch ist wichtig am Anfang. Lebensnotwendig. Dann braucht es aber auch Nahrungsumstellung. Natürlich müssen wir am Anfang verstoffwechseln, dass wir eine neue Identität haben. Wer wir in Christus sind. Wir müssen Vergebung begreifen. Wir müssen begreifen, was es bedeutet, Bekehrung nicht nur gesprochen zu haben, sondern zu leben. Und diese ganzen Themen brauchen wir auf einer tieferen Ebene, je länger wir unterwegs sind. Am Anfang ist Unmündigkeit völlig normal. Und dann wachsen wir. Dann braucht es eine Nahrungsumstellung. Dann dürfen wir uns weiterentwickeln. Und wenn das nicht geschieht, und das führt der Hebräerbrief weiter aus, dann entstehen bittere Wurzeln. Je nachdem, was ich Raum gebe in mir. Womit ich mich fülle, hat Auswirkungen auch, was in mir wächst. Mündige kennen den Willen Gottes. Sie haben geübte Sinne, infolge der Gewöhnung zu unterscheiden, was gut und böse ist, Gottes Willen zu kennen. Und da habe ich mich gefragt, woran haben wir uns eigentlich gewöhnt? Infolge der Gewöhnung, des Gebrauchs. Was ist denn unsere normale Gewöhnung? Sind wir es gewöhnt, die Prinzipien Gottes zu kennen? Seinen Willen, seine Wege? Ist es normal für mich? Oder sage ich, nee, irgendwie, ah, weiß ich nicht so richtig, weil das ist auch nicht ganz normal. Und ihr Lieben, das ist auch nicht ganz normal, wenn wir gucken, was die meisten machen. Ein Pärchen, das dabei war zu heiraten, das ist jetzt 15 Jahre her, sprach zu meiner Frau und mir, dass sie doch Gottes Wege gehen wollen und sie wollen auch erst nach der Hochzeit zusammenziehen. Aber sie sind dann so unnormal. Das macht doch keiner heutzutage. Ja, aber was ist denn meine Normalität? Woran habe ich mich gewöhnt? Sind das die Wege Gottes? Fülle ich mich damit? Die richtige Nahrung? Es kam nach dem Gottesdienst einmal ein junger Mann auf mich zu, nicht aus unserer Gemeinde, das ist jetzt 2-3 Jahre her, und der stellte sich vor und sagte, er würde gerne mit mir gemeinsam mal auf Gottes Reden hören. Können wir mal zusammen beten? Ich sehr gerne. Worum geht's denn? Ich will wissen, ob Gott sagt, ob ich mich scheiden lassen soll. Und dann habe ich gesagt, du, erzähl doch mal kurz, was ist denn deine Problematik? Stinknormale Beziehungsprobleme. Da habe ich zu ihm gesagt, du Lieber, da müssen wir Gott nicht mehr fragen. Das kann ich dir schon sagen. Nein, arbeite an deiner Beziehung. Womit fülle ich mich? Was ist normal? Probleme sind da? Boah, dann weiche ich den Problemen aus. Nein, das hat Gott bereits gesagt. Mensch, wäre das fatal, wenn ich an meine 3 Kinder denke und denke, jetzt setze ich ihnen diese und jene Grenze und sage, hier stopp und da nein und da halt. Und die kleine Ida, die da alles rausreißt und dies und jenes und sich in den Mund stopft, dann muss ich sie an der einen oder anderen Stelle natürlich schützen. Soll ich das noch in 15 Jahren machen? Soll ich in 30 Jahren noch sagen, hey Ida, nein, nein, nein, stopp. Komm, nee, stopp, hör auf damit. Soll ich das noch sagen? Natürlich soll ich das nicht sagen. Ich hoffe doch, dass sie gelernt hat. Ich hoffe doch, dass es für sie normal geworden ist und durch Vertrauen einfach so viel entstanden ist, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft. Es ist nämlich auch möglich, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, und Paulus sagt das an die Korinther, gleich am Anfang, 3. Kapitel, dass man, obwohl man schon feste Nahrung eigentlich kennt und isst, wieder in das Stadium der Unmündigkeit fallen kann. Es ist also nicht nur so, dass man in den Kinderschuhen stecken bleibt, sondern man kann leider auch wieder in das Milchstadium zurückfallen. Ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus, sagt Paulus. Also das eine ist die Nahrung, so wichtig, die richtige Nahrung zu uns zu nehmen. Und das andere, und jetzt komme ich zu meinem zweiten großen Anliegen, ist die Frage, was wir damit machen. Es hilft ja nichts, wenn wir nur die gute Nahrung genommen haben, oder? Beispiel meiner Kinder, wenn sie immer sich jetzt gesund ernähren, vitaminreich und alles und hängen nur auf dem Sofa ab, werden sie sich auch nicht gut entwickeln. Also was tue ich mit der Nahrung? Wie setze ich es um? Und jetzt kommt ein Begriff, der für uns heute, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig geworden ist oder auch bei manchen allergische Reaktionen hervorruft. Der Begriff Gehorsam. Gehorsam ist ein Schlüsselwort für geistliche Reife. Kommt Gehorsam so emotional über euch, weil ihr euch gerade danach fühlt? Ich glaube nicht. Es ist eine Entscheidung. Unbedenkt. Ich möchte gerne aus dem Kolosserbrief euch ein paar Worte zitieren. Kolosser 2, Verse 6 bis 7. Da heißt es, wie ihr nun Christus Jesus als den Herrn angenommen habt, also euer Leben ihm anvertraut habt, euch bekehrt habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Also anscheinend kein Automatismus, es muss noch hinzugefügt werden. Wie ihr das getan habt, mit Jesus begonnen, so führt es auch weiter. Seid ihm gehorsam, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standhaft werden. In anderen Worten, seid nicht nur Christen, sondern lebt es auch. Werdet mündig, werdet reif, wachst, Jüngerschaft, Nachfolge. Die Begriffe kommen hier rein. Wurzeln ausstrecken. Es ist eigentlich auf den Punkt gebracht, do it, tu es einfach. Jetzt bist du dran, mach es, ziehe dich nicht. Es geht also um das Hören und um das Tun. Jakobus schreibt da ja extra einen ganzen Brief drüber. Glaube ohne Werke ist tot. Für Paulus ist das schon inklusive. Das geht gar nicht, einen Glauben zu haben, der nicht auch Werke hervorbringt. Das ist ganz klar. Das Hören und das Tun gehört zusammen. Und Jünger Jesu, ohne die Bereitschaft, sich von Jesus verändern zu lassen und sich seinem Willen unterzuordnen, ist eigentlich gar nicht denkbar. Ich habe in dem Vorfeld auf diesen Tag einige Menschen angefragt, mir mal eine Frage zu beantworten. Eine ganz schlicht und einfache. Wodurch erlebt ihr geistliches Wachstum? Und ich habe einige Leute angefragt, die ich schon sehr lange kenne und von denen ich weiß, dass sie geistlich reife Menschen sind. Interessanterweise behaupten sie das von sich nicht unbedingt, weil sie Menschen sind, die unterwegs sind. Das ist ein Kennzeichen von Reife. Ich bin nicht angekommen. Ich bin unterwegs. Die auch unterschiedliche Verantwortung übernommen haben. Und ich möchte euch einfach mal drei Leute hier mitteilen, sie mal kurz zu Wort kommen lassen. Aus dem, was mir einmal klar geworden ist, muss ich auch wirklich Konsequenzen ziehen, anstatt mich nur mit der richtigen Einsicht zu begnügen. Ich muss die letzten Schritte gehen, nicht bei 85% stehen bleiben, was die geistlichen Wahrheiten anbetrifft. Eine andere Person sagt, also definitiv die Zeit mit Gott im direkten Austausch in seiner Gegenwart über Bibel, Natur, Schreiben, Lobpreis, seine Sicht der Dinge, seine Perspektive auf Situationen und auf ihn selbst zu bekommen. Allerdings reicht das bei mir nicht aus. Es hat Einsicht bewirkt, aber noch keine Veränderung. Die kam meist erst mit dem festen Entschluss, einem Versprechen oder der Bereitschaft, auf seine Impulse zu reagieren und sie umzusetzen, auch zu gehorchen. Auf Gehorsam läuft vieles hinaus, merke ich. Und eine dritte Person, geistliche Reife macht für mich genau das aus. Nicht nur zu hören, was Gott sagt, sondern vertrauensvoll zu gehorchen. Und einer fasste all sein Geschriebenes in einem Slogan zusammen. Manchmal haben die Engländer oder die Amerikaner ja sehr griffige, schmissige Worte oder Aussagen so. Und das passt gut zusammen, finde ich. Er hat gesagt, eigentlich geistliche Reife bei mir, use it or lose it. Entweder du gebrauchst es oder du verlierst es. Es ist für die Anwendung gedacht. Jünger Jesu sind Anwender. Prinzipien Gottes zu kennen und sie zu leben. Also gehorsam zu sein. Zu hören und zu tun. Das scheint in manchen Bereichen noch gut machbar zu sein. In den Bereichen, wo es uns leicht fällt. Was ist in den Bereichen, wo es uns nicht mehr leicht fällt? Was ist in den Bereichen, wo wir richtig leiden an Situationen? Das sind genau die Punkte, wo Reife entsteht. Wo es um meinen Charakter geht. Gordon MacDonald in seinem Buch Du machst mich stark schreibt er, Charakter ist das Wort, das mich beschreibt. Die Person, die ich über einen langen Zeitraum meines Lebens bin. Die Person, die in den schwierigsten, herausforderndsten Augenblicken zum Vorschein kommt. Charakter liegt wie eine tiefe Strömung dem zugrunde, was wir Tag für Tag sind. Die tiefe Strömung in uns, aus der Charakter entsteht, muss beobachtet und, wenn nötig, umgelenkt und neu aufgebaut werden. Dann sagt er, Worte wie Wachstum, Verwandlung und Reife sind Menschen wichtig, die einen christlichen Charakter entwickeln wollen. Wie verhalte ich mich in Situationen, wo mir Unrecht angetan wird? Wie verhalte ich mich in Situationen, wo ich verletzt worden bin, wo mir Schaden zugefügt wurde, wo ich nicht die Anerkennung bekommen habe, die mir eigentlich zustand, wo ich übersehen worden bin? Und ihr Lieben, das schmerzt. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ob wir kurz vor der Volljährigkeit stehen oder sie schon lange hinter uns haben, das schmerzt uns alle. Und Worte der Ermutigung und Anerkennung zu bekommen, ist ja nicht mal eben nur ein nice to have. Das ist ja nötig, das brauchen wir, das ist doch ein Bedürfnis in uns Menschen. Und wir haben einen Workshop Ermutigung. Wie wichtig ist das? Aber was, wenn es ausbleibt über einen längeren Zeitraum? Was, wenn ich stattdessen Kritik bekomme und auch noch unberechtigte? Wie gehe ich dann damit um? Darf ich euch eine einfache Antwort geben? Jesus gemäß. Wenn wir werden wollen wie Jesus, dann Jesus gemäß. Ihr Lieben, sorry, aber no other way. Da gibt es keine Abkürzung. Und was heißt denn Jesus gemäß? Es gibt einen Abschnitt im Philipperbrief, Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Die habe ich vor 20 Jahren auswendig gelernt auf einer Jüngerschaftsschule in Neuseeland. Die haben mein Leben geprägt. Das ging nicht nur darum, Bibel zu memorisieren. Es ging, es im Herzen zu haben. Und was ich an Bibel in meinem Herzen habe, prägt mein Leben. Also auswendig lernen von Bibel, ich lege euch das sehr nahe. Große Empfehlung an der Stelle. Diese Verse lese ich euch einmal vor. Ihr könnt euch einfach mal zurücklehnen und das mal hören, obwohl es ist nicht zurücklehnen im Sinne von schöne Berieselung. Ne? Es ist zurücklehnen im Sinne von, oh, ich mache mich bereit. Nicht wahr? Ist es euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein. Demütig genug, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutsamer ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Na dann, und dann legt Paulus los. Und dann kommt er zu diesem Vers. Und ich habe einfach mal drei unterschiedliche Übersetzungen hier angepinnt. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Wenn das schon alles da ist, dass ihr einander höher achtet, das sind ja schon geistlich sehr reife Verhaltensweisen, aber dann, so schreibt Paulus, darf ich euch einen Weg zu geistlicher Reife zeigen? Habt dieselbe Gesinnung wie Christus. Wie bitte? Ist das nicht zu groß abgebissen? Nein. Können wir das selber machen? Nein. Kann das Christus in uns? Ja. Aber wir müssen uns dafür entscheiden. Das läuft nicht von alleine. Immer noch nicht. Auch noch so und so viele Jahren nicht. Es ist heute wieder eine Entscheidung. Und wie hat Jesus denn gelebt? Wie hat er uns das vorgelebt? Welches Vorbild hat er uns gegeben? Er hat seine Vorrechte aufgegeben. Das ist schon mal ein großer Schritt. Und dann war Jesus nicht darauf bedacht, Applaus der Menge zu bekommen. Versteht mich hier nicht falsch. Wir brauchen Wertschätzung und Anerkennung. Aber wonach habe ich mich ausgerichtet? Was ist mein Ziel? Wofür lebe ich? Ich fand das einfach spannend, deswegen zitiere ich die nochmal, die neue Aufatmen. Da gibt es eine Umfrage, die 5 großen Stolpersteine für geistliche Leiter. Das war ein Stolperstein, der häufig genannt wurde. Sucht nach Anerkennung. Von wem hat Jesus die Anerkennung gewollt? Von dem einen, von dem einen. Und den Applaus der Menge, den hat er nicht gesucht. Er hat seine Rechte aufgegeben, ist den unteren Weg gegangen. Das heißt ja nicht, dass Jesus nicht gelitten hat. Das hat er. Was schreibt Petrus in seinem Brief? Obwohl er gelitten wurde, ihm geschmäht worden ist, hat er nicht zurückgeschmäht, nicht mit selber Münze, gleicher Münze heimgezahlt, sondern er hat es dem Mann heimgestellt, der gerecht richtet. Also er hat es Gott abgegeben. Und dann war er wieder frei, zum Wohl des Menschen zu leben. Ihr kennt das, wenn was zwischen dir und dem anderen steht, oder? Oh, das kann dir den Schlaf in der Nacht rauben. Und welche Energie wir aufwenden, um zu überlegen, wie wir das wieder klarkriegen hier. Dieselbe Gesinnung wie Jesus. Nicht mit selber Münze zurückzahlen. Zu lieben, zu dienen, selbst wenn geschmäht. Im entgegengesetzten Geist. Nicht wie du mir, so ich dir. Sondern wie du mir, Gott, so ich dir. Wir sind bei geistlicher Reife angelangt. Merkt ihr, dass das eine schwierige Umsetzung ist? Das kommt nicht emotional über uns. Das ist und bleibt meine Entscheidung. Wie die Menschen mir begegnen, was sie mir tun oder auch unterlassen zu tun, darauf habe ich keinen Einfluss. Aber es ist und bleibt meine Entscheidung, wie ich darauf reagiere. Darf ich euch fragen, was ist der Unterschied zwischen einer Kartoffel und einem Ei? Ihr kennt beides, ne? Der Kern? Inwiefern? Eins weicht und das hart. Ja, und zwar, wenn man beides kocht und dieselbe Hitze, dieselbe Temperatur beiden gibt. Kartoffel wird weich, Ei wird hart. Und wisst ihr, für mich ist das ein gutes Bild für unser Herz. Wenn wir in hitzigen Situationen sind, wo einfach so ein bisschen die Temperatur erhöht wird und wir merken, dann können wir entweder ein richtig hartes Herz bekommen, weil wir sagen, so nicht mit mir. Und wir können verbittern im Herzen. Oder wir nehmen das als eine Chance zum Wachstum und wir behalten ein weiches Herz. Ich komme nochmal mit so einem englischen schmissigen Ausdruck. Bitter or better. Also entweder bitter, werde ich verbittert, werde ich hart, oder ich wachse daran. Das ist eine Gelegenheit für mich, mich weiterzuentwickeln. Ich möchte euch ein Lied vorspielen. Und dieses Lied, ich habe auch den deutschen Text, jedenfalls den deutschen Liedtext gleich daneben. Für die, die der englischen Sprache mächtig sind, schaut auf den englischen Text. Der Deutsche ist singbar übersetzt, deswegen ist er nicht so genau an manchen Stellen. Das Lied heißt Audience of One. Das ist ein altes Lied von Greg Ferguson von Willow Creek. Und da geht es darum, für wen lebe ich eigentlich? Audience heißt so viel wie das Publikum oder wenn man direkt wortwörtlich übersetzt, die Zuhörerschaft. Die Zuhörerschaft des einen. Für wen lebe ich? Und dann schreibt er, es ist so leicht, für den Applaus der Menschen zu leben. Aber das will ich nicht. Ich möchte zufrieden sein, dem Publikum des einen zu dienen. Und wenn er am Ende des Tages und am Ende meines Lebens sagt, well done, good and faithful servant, gut gemacht, komm. Damit möchte ich mich zufrieden geben. Ihr Lieben, wir haben eine höhere Berufung, als für den Applaus der Menschen zu leben. Wir haben ein höheres Ziel. Und es beginnt schon hier und jetzt. Für das Publikum des einen zu leben. Lasst uns einfach mal dieses Lied hören. Ihr dürft gerne den Text verfolgen und euch einfach mal auch zu öffnen. Vielleicht möchte Gott ja ein bisschen zu euch reden währenddessen. Für das Publikum des einen zu leben. Herausfordernd, oder? Hat mich auch erinnert an den Buchtitel unseres Altpräses Peter Strauch. Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? wenn ich gerade nicht die Anerkennung und den Applaus bekomme. Es ist leichter auf der Bühne, als da, wo keiner dabei ist. Wer bin ich da? Und wenn wir unseren Charakter in eine Jesus-Ähnlichkeit verändern lassen wollen, dann braucht es Training. Birgit Schilling hat ein Buch geschrieben, Geistlich reif werden im Glauben. Ein hervorragendes Buch, kann ich sehr empfehlen. Und sie hat unter anderem einen Vergleich mit dem Wachstum von Pflanzen gezogen. Und das möchte ich euch gerne noch vorstellen. Weil sie sagt, das ist ein wirkungsvoller Punkt für unser Training am Charakter. Und zwar das sogenannte Minimumsprinzip kann uns dabei helfen. Als Philipp Karl Sprengel Mitte des 19. Jahrhunderts nach den Ursachen des Pflanzenwachstums forschte, stellte er fest, dass eine Pflanze bestimmte Stoffe braucht. Selbst wenn die meisten Stoffe im Übermaß vorhanden sind, kommt das natürliche Wachstum zum Stillstand, sobald ein Element gar nicht oder in zu geringer Menge vorhanden ist. Und Justus von Liebig entwickelte die Ergebnisse weiter. Er bezeichnete das jeweils knappste Element, also das, welches den Wachstumsprozess behindert, als Minimumfaktor. Ja, seid ihr mit mir? Um den Wachstumsprozess wieder in Gang zu setzen, muss man also genau diesen Minimumfaktor zuführen, dann entwickelt sich die Pflanze wieder ganz von alleine weiter. Später kann dann vielleicht auch ein anderes Element zum Minimumfaktor werden. Der Minimumfaktor ist also der Faktor, der in einem System den Wachstumsprozess behindert, auch auf unserer Reise zu einem geistlichen Charakter. Lasst mich euch mal ein paar Beispiele geben. Heinz ist unglaublich talentiert. Große Gabe, mit der Jugend sofort in Kontakt zu kommen, gewinnt immer schnell die Herzen, ihm fliegen die Herzen zu, ganz viel Vertrauen entsteht. Nur Heinz ist unbelehrbar. Sobald man ihm was sagt, schmeißt er alles hin. Nehmen wir Ilse, eine großartige Gabe, Leute im Lobpreis zu leiten. Allerdings ist ihr die Anerkennung danach unverzichtbar. Und wenn sie die nicht kriegt, dann macht sie nicht mehr weiter. Ernie ist ein treuer Hauskreisleiter. Leider kommt er jeden Abend zu spät. Eva hatte immer tolle Ideen und Visionen. Doch sie setzt sie nur selten um. Sie ist selber frustriert und frustriert die Menschen um sich herum. Fritz hat eine starke Mentorengabe. Leider hat er nur so eine kritische Haltung, dass es nie richtig zu Mentorenbeziehungen kommt, weil die Leute auf Distanz zu ihm gehen. Der Minimumfaktor kann ganz unterschiedlicher Art sein. Und ihr habt die ganzen Menschen, das waren erfundene Beispiele, ne? Ihr habt die ganzen Menschen vor Augen, aus eurem Kontext. Minimumfaktor kann ganz unterschiedlich sein. Für den einen hier in den Beispielen wäre vielleicht Seelsorge oder Beratung hilfreich, für den anderen vielleicht einfach nur das Erlernen von Zeitmanagementprinzipien. Im Blick auf unsere Gaben, was da Sinn macht, nämlich die starke Gabe zu stärken. Ja, wenn jemand seine Gaben herausfindet und herausfindet, das kann er besonders gut, dann sagen wir, bring das ein in Beruf, in Familie, in Gemeinde, wucher damit. Das wäre aber im Hinblick auf unseren Charakter ein Trugschluss. Weil da ist der Minimumfaktor entscheidend. Wenn wir den nicht im Blick haben, dann versauen wir das Ganze. Seid ihr bei mir? Wenn wir da nicht bereit sind, uns verändern zu lassen. So bin ich aber nun mal. Einen alten Hund kann man das Sitzen nicht mehr beibringen. So lange bin ich schon unterwegs. Also willst du mir da noch sagen, dass ich... vielleicht möchte Jesus dir das sagen. Wenn es um dieselbe Gesinnung geht, die Jesus hat. Zitat eines geistlichen Leiters aus der charismatischen Bewegung in Deutschland bringt mich immer wieder zu schmunzeln. Ich sage den Namen mal nicht, aber er hat gesagt, was er am schlimmsten findet, sind Charismatiker ohne Charakter. Und versteht ihr? Wenn die Gaben da sind, hervorragend, aber sie haben keinen Sitz im Leben. Das ist einfach, es bricht auseinander da. Und man sagt, oh liebe Leute, könnt ihr den mal ein bisschen zur Seite nehmen? Darf ich dich fragen, was ist der Minimumfaktor in deinem Leben? Hast du dich das schon mal gefragt? Vielleicht ist das einfach eine neue Formulierung. Aber du verstehst, was ich meine. Was behindert dein Wachstum am allermeisten? Vielleicht kannst du darüber nachdenken. Vielleicht ist es dir schon bekannt. Lass es dein Wachstum nicht mehr länger behindern. Es gibt gute Hilfe. Es gibt Seelsorge. Es gibt Hauskreise. Es gibt Mentoren, Coaching-Beziehungen. Gib dich damit nicht zufrieden. Du bist nun mal so. Meine Großmutter hat zu mir früher gesagt, und das meinte sie herzensgut, Junge, bleib wie du bist. Kann ich mich erinnern, hat sie mir immer gesagt, wenn wir uns verabschiedet haben. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ein schöner Wunsch, Großmutter. Ich habe hier in den letzten Tagen nochmal ein Buch in die Hand genommen von Max Lucado, Wenn Gott dein Leben verändert. Der sagt, Gott sagt zu dir, bleib wie du bist, komm wie du bist und dann lass mich dich verändern in das Bild hinein, welches ich für dich habe. Komm wie du bist, aber darf ich dich verändern? Wenn du deinen Minimumfaktor noch nicht kennst, darf ich dir mal einen Vorschlag machen? Frag mal die drei besten Freunde von dir. Gib ihnen mal eine Woche Zeit und dann setzt ihr euch nach einer Woche zusammen. Ich glaube, die werden ziemlich einheitlich darüber sein. Gute Freunde, die sehen das. Es kann jetzt aber sein, verübelt mir das nicht, wir sind im Thema geistliche Reife, dass du vielleicht denkst, ich habe gar keine drei Freunde. Das ist nicht gut. Heute ist ein neuer Tag. Versuch das für die Zukunft zu ändern. Freunde sind wichtig für geistliche Reife. Und zwar die Freunde, die dir was sagen dürfen, die dich auch hinterfragen dürfen. Investiere in Freundschaften und nicht nur in geistliche Mitarbeitsbeziehungen. Freunde, die dich über einen langen Weg kennen und die dich auch so kennen, wenn dich keiner in der Gemeinde sieht und die dir da Rückmeldung geben können. Ich möchte enden mit dem Ausblick, wie geschieht denn Veränderung? Veränderung geschieht, indem ich mich darauf einlasse. Es ist ein Prozess und kein Standpunkt, den ich eingenommen habe. Meine Frau und ich haben eine Jüngerschaftsschule für einige Jahre geleitet. Jetzt haben wir einen Jüngerschaftskurs in der Gemeinde gestartet, Anfang des Jahres. Wisst ihr, was wir als das Schlüsselelement für geistliches Wachstum herausgefunden haben? Die eigene Bereitschaft. Die Entscheidung zu treffen. Ja, ich will. Ich will auf diesen Weg gehen. Und wie geschieht denn das, die Veränderung? Wie verändere ich mein Verhalten? Vielleicht habt ihr das schon oft versucht mit irgendwelchen Gewohnheiten. Und ihr habt Kurse besucht und Seminare, habt euch Informationen angeeignet. Alan Hirsch sagt an einer Stelle, wir müssen aufhören, vom griechischen Denken herzukommen. Das griechische Denken sagt, hier ist das alte Denken, das alte Verhalten und wie komme ich zu einem neuen Denken und einem neuen Verhalten? Und das geschieht nach griechischem Verständnis so, ich brauche eigentlich nur ein richtiges Denken, dann kommt das zu einem neuen Denken und dann werde ich entsprechend mein Verhalten auch verändern. Sprich, ich brauche nur genügend Informationen darüber. Ich muss Seminare besuchen, Bücher lesen, ich muss auf diesem Seminar hier gewesen sein. Ihr Lieben, geht bitte nicht nach Hause mit den drei neuen Strategien für geistliches Wachstum oder den 10 Punkten, wie geistliche Reife erfolgreich geschieht. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das können Anstöße sein hier heute. Das hebräische Verständnis, richtiges Handeln führt zu richtigem Verhalten. So wie Jesus mit den Jüngern unterwegs war. In der Reflexion. Immer wieder Verhalten reflektiert. Was hat er denen denn zugemutet? Die haben sich ausprobieren dürfen. Da schlagen wir doch die Hände über den Kopf zusammen manchmal. Hat er die schon? Die waren noch so unreif. Und dann wieder situationsbezogen mit ihnen darüber im Gespräch gewesen. Die Lehre in den Kontext gegeben. Und dann weiterentwickelt. Und was hat Jesus da offenbart? Auch Herzenseinstellung. Ach, ich höre, überlegt gerade, wer der Größte unter euch sei. Darf ich euch was über Dienerschaft sagen? Und merkt ihr, Hätten Sie Bücher über Dienerschaft gelesen? Ja, alles klar, ich weiß alles, Diplom darüber. Wollt ihr noch was hören? Aber hat sich das Verhalten verändert? Wisst ihr, wir wissen so viel. Es gibt ein Buch, das heißt, denn sie tun nicht, was sie wissen. Wir wissen so viel. Müssen wir noch mehr wissen? Wir müssen es umsetzen. Jünger sind Anwender. Wissen allein lähmt uns. Das schreibt Paulus an die Korinther. Wissen bläht auf, aber Liebe baut auf. Gordon MacDonald spricht von einem Mönch in seinem Buch, der gesagt hat, er ist noch kein Christ, aber er kennt schon viele. Will damit nicht theologisch jetzt einsteigen und sagen, natürlich bist du Christ, wenn du dein Leben und so weiter. Was er damit aussagen wollte, war die Haltung. Ich bin unterwegs. Diese Haltung, darum geht es bei geistlicher Reife. Ich bin unterwegs. Dallas Willard hat noch ein Buch geschrieben. Jetzt lebt er ja nicht mehr. Deutscher Titel, Jünger wird man unterwegs. So ist das. Nicht am grünen Tisch. Nicht einfach nur durch Studium. Sondern im Leben. Und da, ihr Lieben, klärt eure Vergangenheit. Entwickelt aus den Wunden, die ihr erlitten habt, Wundenkompetenz. Dass es zu Stärke wird. Dass es nicht euch immer runterzieht, ja, aber ich kann ja nicht, weil und immer diesen Widerhaken im Herzen, wenn ihr an diese Situation kommt. Bearbeitet das mit Jesus. Lasst Heilung reinkommen und lasst daraus Stärke erwachsen. Gestaltet euer Leben in eurer Gegenwart und habt Ziele für eure Zukunft. An welcher Stelle wollt ihr euren Charakter verändern in den nächsten 3 Jahren? Welche anderen Verhaltens- und Denkmuster wollt ihr in den nächsten 5 Jahren sichtbar werden lassen? Denkt an euren Minimumfaktor. Und ihr braucht Vorbilder. Ihr braucht gute Vorbilder. Manche sagen, aber ich habe keine Vorbilder um mich herum. Nimmst du vielleicht Biografien zur Hand? Oder natürlich das Wort Gottes. Wenn Petrus sagt, habt mich zum Vorbild, dann denken wir, wie ich ihn zum Vorbild habe, ja, alles klar. Wir brauchen Vorbilder und wir wollen Vorbilder sein. Und ihr braucht natürlich das Eingebundensein in einer Gemeinschaft, in einem Hauskreis, da wo ihr nicht nur studiert, sondern wo eine Offenheit ist, wo ihr hinterfragt werdet und hinterfragen dürft. Zweierschaft. Wir leben Zweierschaften in unserer Gemeinde. Das ist ein Fragenkatalog von, was weiß ich, vielleicht 10 Fragen. Wir haben verabredet, dass wir einander die Fragen stellen dürfen. Wo bist du versucht worden in der letzten Woche? Wie hast du dich körperlich und gedanklich reingehalten? Merkt ihr? Schwierige Fragen. Gleichgeschlechtlich bitte anzugehen. Zweierschaften. Einfach unterwegs zu sein miteinander. Und dass ich diene. Floyd McClung sagt, warum eigentlich in das Bild Jesu umgestaltet zu werden? Natürlich um anderer willen. Wir werden für andere zu Jesus, weil er in uns ist. Wir verlassen die Zuschauertribüne und werden das. Dass Jesus durch uns auch anderen Menschen begegnet. Bereitschaft zum Wachsen. Das ist der Schlüssel für Jüngerschaft. Das ist der Schlüssel für geistliche Reife. Und ich habe gedacht, es geht eigentlich nicht, dass ich jetzt hier einfach nur einen Doppelpunkt setze und wir gleich in die Pause gehen und dann in die Workshops. Ich möchte euch ganz gerne noch eine Herausforderung zumuten. Ich bin hier ja sowieso jetzt einmal und dann bin ich weg. Jetzt ist Daniel noch nicht hier vorne. Birgit Schilling schreibt, echte Nachfolger sind bereit, zu einer Gruppe von Minderheit zu gehören. Ich möchte euch einfach mal herausfordern. Ich weiß, in FEGs wird das unterschiedlich gehandhabt. Vielleicht kennt ihr das gar nicht. Vielleicht wollt ihr mich auch innerlich steinigen. Ich möchte euch einfach mal jetzt diese Frage stellen. Ob du bereit bist, dich von Jesus neu verändern zu lassen. Ob du bereit bist, dich auf diesen Weg zu begeben. Unterwegs zu geistlicher Reife. Mein Minimumfaktor. Da, wo es schmerzt, ne? Da Jesus ranzulassen. Und ihr wisst die Punkte. Vielleicht hat Jesus euch etwas klargemacht schon. Einfach jetzt und heute Jesus die Entscheidung zu bringen und zu sagen, ja, ich will. Und wenn ihr das wollt, dann bitte ich euch, jetzt einfach hier mit mir zu stehen und kein Gruppendruck. Das ist ja in Deutschland immer schwierig, ne? Wenn du der Meinung bist, das willst du jetzt und das kannst du jetzt. Wenn du darüber noch nachdenken musst, dann denk darüber noch nach. Aber wenn du das jetzt kannst, dass du einfach stehst und ich möchte ganz gerne mit uns beten und euch dafür segnen. Ja, ich bleibe einfach einen Moment still und wer einfach sagt, ich nehme einen Stand ein hier, nicht in der Nachfolge zu stehen, sondern zu gehen, den bitte ich einfach mit mir zu stehen und ich bete gleich mit uns. Jesus Christus, es ist so gut zu wissen, dass du unsere Herzen siehst und dass du hier meine Geschwister siehst, an jeden Einzelnen. Und du weißt, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Und ich danke dir für die Bereitschaft, die wir hier jetzt auch ausdrücken, zu sagen, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Ich will hineinwachsen in das Bild, was du für mich hast. Ich will mich verändern lassen von dir, Jesus. Und so bete ich, dass du meine Geschwister jetzt anrührst, dass du deine Hand auf sie legst. Und sie jetzt füllst mit deinem guten Heiligen Geist. Dass du ihre Entscheidung segnest, dass sie in den nächsten Tagen und Wochen Frucht erkennen können, weil sie an deiner Hand vorangehen. Und dass Menschen um sie herum sehen, dass ihr Wesen verändert wird. Gestalte du weiter. Du bist der Anfänger und Vollender. Danke, dass du von diesem Tag an weiterwirkst, vorangehst, dich verherrlichst, durch sie hindurch. Ich segne euch in Jesu Namen für diesen Schritt. Amen.